Am 15. und 16. Juni fanden in Pyongyang die Plenartagungen der Zentralvorstände der Föderation der Buddhisten Koreas, der Union der Christen Koreas und der Vereinigung der Katholiken Koreas statt. Daran nahmen die Vorsitzenden der oben genannten Religionsorganisationen, Mitglieder ihrer zentralen und regionalen Kommissionen, Funktionäre und Gläubige der Religionen teil. Auf den Plenartagungen wurden die Fragen dafür besprochen, die originellen Linien für die Wiedervereinigung Koreas, die der Marschall Kim Jong-un auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas unterbreitete, zu unterstützen und durchzusetzen. Die Referenten und Redner hoben auf den Tagungen hervor, dass der Weg zur Verwirklichung der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit, nach denen die Gläubigen streben, darin besteht, bei der Lösung der nationalen Frage und der Frage der Wiedervereinigung am Prinzip der Souveränität festzuhalten, den großen Zusammenschluss der Nation zu erreichen, den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zu sichern und durch die Bildung einer Konföderation das Land wieder zu vereinigen. So unterstützten sie die von Kim Jong-un unterbreiteten Linien auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes voll und ganz. Weiter betonten sie, wenn man das Blut und den Geist der koreanischen Nation habe, solle man nicht über die Realität von heute hinwegsehen, wo sich die Nord-Süd-Beziehungen in der schlimmsten katastrophalen Lage befinden und sich die Kriegsgefahr ständig vergrößere. Ungeachtet der Unterschiede in Ideen, Idealen, politischen Ansichten und Glaubensbekenntnissen solle sich die gesamte koreanische Nation einschließlich der Gläubigen unter dem Banner der nationalen Souveränität und des großen Zusammenschlusses der Nation vereinigen. Die religiösen Organisationen und Religiösen im Norden, Süden und Ausland sollen in fester Solidarität die bösen Scharen wie das Bakun-Regime, die den Grundsatz der Gläubigen brutal verletzen, die sich für die Versöhnung, Geschlossenheit und Wiedervereinigung der Nation einsetzen, nicht mehr zulassen und durch ihre Taten zeigen, wie stark das Streben und die Forderung der Gläubigen nach Frieden und Wiedervereinigung seien. Auf den Plenartagungen wurden die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Dabei beschlossen sie, an die religiösen Organisationen in Südkorea Briefe zu schicken.